Kundgabe 6056. Empfangen durch Bertha Dudder am 17.09.1954. Offenes Bekenntnis des göttlichen Namens. Mein Name muss offen bekannt werden vor der Welt. Erst dann beweiset ihr, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu den Meinen gehört, die mir auch treu bleiben bis zum Ende. Warum ich das gefordert habe von euch, das werdet ihr verstehen lernen, wenn ihr den Abstand aller Menschen von mir erkennet, wenn ihr die Ängstlichkeit der Menschen beobachten könnet, nach außen hin ihre Gesinnung zu verbergen, die Mitmenschen täuschen zu wollen über ihr rechtes Verhältnis zu Gott als dem Erlöser der Welt. Mein Name wird selten nur genannt werden unter ihnen. Man wird jedes Gespräch vermeiden, das mich zum Inhalt hat. Und man wird sich selbst belügen wollen, dass die innere Gesinnung genüge, dass ich mich zufrieden gebe, wenn die Menschen innerlich mich anerkennen. Und ich weiß um diese Schwäche und Lauheit der Menschen und fordere deshalb ein offenes Bekenntnis für mich. Ich fordere eine klare, allen Mitmenschen ersichtliche Entscheidung für mich und meinen Namen, ansonsten meinem Gegner die Stimme gilt. Ich weiß auch, dass es für meine Gläubigen nicht leicht sein wird, dass es einen Mut erfordert, mich laut zu bekennen, und dennoch kann der Mensch erst dann den Sieg erringen, wenn er diesen Mut aufbringt, wenn er sich nicht fürchtet vor denen, die wohl den Leib, nicht aber die Seele töten können. Dann erst wird er auch die Kraft spüren, die im Aussprechen und Bekennen meines Namens liegt. Und dann erst gehört er zu den Meinen, gegen die mein Gegner nun völlig machtlos ist. Denn er fürchtet meinen Namen und er will ihn deshalb in der Welt verstummen machen. Und darum bearbeitet er die Menschen gegen mich. Darum hetzet er sie auf gegen meine Anhänger. Darum geht er offen und versteckt vor gegen alle, die mir treu bleiben wollen. Darum wird das Bekennen meines Namens in der Endzeit eine große Gläubigkeit und großes Vertrauen zu mir erfordern. Aber es wird auch möglich sein, denn ich werde die Meinen mit der Kraft versehen, dass sie mich ohne Scheu und allen Menschen gegenüber bekennen, dass sie Zeugen von mir und meinem Wirken, dass sie mich offen bekennen als Erlöser der Menschen, der anerkannt werden muss von jedem, der selig werden will. Sie werden verspottet werden, sie werden leiden müssen, um meines Namens willen. Doch nichts wird sie berühren, weil sie meine Kraft empfangen im gleichen Maß, wie sie diese benötigen. Und darum werden sie Widerstand leisten können allen Versuchungen, sie zum Abfall vom Glauben, zum Abfall von mir zu bewegen. Sie werden festbleiben und als Lohn dafür auch zu denen gehören, die mich kommen sehen, am letzten Tage. Amen.